Dann hatten sie Angst, zu Bett zu gehen. Es dauerte lange, bis Schlaf zu ihnen kam, und wenn eines von ihnen eingeschlummert war und dann aufwachte, fand es das andere, wie es stumm im Finstern weinte. Oder auch das andere war aus dem Hause geflohen und aus der Nachbarschaft der Flasche, um unter den Bananen im Gärtchen auf und ab zu gehen oder im Mondschein am Strande zu wandern. So war es eines Nachts, als Kokua erwachte. Kerwi war fort. Sie fühlte im Bett nach ihm und sein Platz war kalt. Da befiel sie Furcht und sie richtete sich im Bett auf. Ein bisschen Mondschein drang durch die Ritzen der Läden ein, das Zimmer war hell und sie konnte die Flasche auf dem Fußboden sehen. Draußen wehte ein starker Wind, die großen Bäume in der Allee rauschten und ächzten laut und die abgefallenen Blätter raschelten auf der Veranda. In all diesen Geräuschen hörte Kokua einen anderen Ton. Ob er von einem Tier oder von einem Menschen ausging, konnte sie kaum sagen, aber der Ton war todestraurig und schnitt ihr in die Seele. Leise stand sie auf, öffnete die Tür ein wenig und sah hinaus auf den mondhellen Garten. Da lag Kerwi unter den Bananen, den Mund in den Staub gedrückt, und wie er so lag, stöhnte er. Kokuas erster Gedanke war, hinauszulaufen und ihn zu trösten, aber ihr zweiter Gedanke hielt sie mit Macht zurück. Kerwi hatte sich vor seiner Frau wie ein tapferer Mann gehalten. Es geziemte ihr nicht, in der Stunde seiner Schwachheit ihn zu beschämen. Mit diesem Gedanken ging sie in das Haus zurück. »Himmel«, sagte sie bei sich selber, »wie gedankenlos bin ich gewesen, wie schwach. Nicht ich, sondern er schwebt in dieser ewigen Gefahr. Er, nicht ich, nahm den Fluch auf seine Seele. Um meinetwillen, aus Liebe zu einem Geschöpf, das so wenig wert ist und so wenig helfen kann, sieht er jetzt die Flammen der Hölle vor sich. Ja, riecht schon ihren Qualm, wie er da draußen liegt in Sturm und Mondenschein. Bin ich so stumpfsinnig, dass ich bis jetzt niemals meine Pflicht geahnt habe? Oder sah ich sie schon vorher und schob sie beiseite? Aber nun will ich wenigstens meine Seele in beide Hände meiner Liebe nehmen. Jetzt nehme ich Abschied von den weißen Stufen zum Himmel und den wartenden Gesichtern meiner Freunde. Liebe um Liebe. Und möge meine Liebe Keawis Liebe gleich sein. Seele um Seele. Lass es die meinige sein, die zugrunde geht. Sie war ein flinkes, behendes Weib und schnell mit ihrem Anzug fertig. Sie nahm in ihrer Hand das Wechselgeld, die kostbaren Centimstücke, die sie immer bereithielten, denn diese Münze ist wenig im Gebrauch, und sie hatten sich bei einer amtlichen Stelle damit versehen. Als sie draußen in der Allee war, trieb der Wind Wolken heran, und der Mond verdunkelte sich. Die Stadt lag im Schlaf, und sie wusste nicht, wohin sie gehen sollte, bis sie im Schatten der Bäume einen Menschen husten hörte.